in deinem Kopf. Das bekommst du nicht mehr raus. Hochmut kommt vor dem Fall, doch wir wollen hoch hinaus. Die Melodien in deinen Adern, Geschichten, Sagen und Legenden. Und alles, was du je erlebt hast, all die angefangenen Enden. Hörst du den Soundtrack deines Lebens? Manchmal laut und manchmal leise. Viel zu schön. In deinem Kopf schweigen mir, egal was ist. Kleine Symphonien erzählen von dem, wer du wirklich bist. Ich höre die Lieder meines Lebens, genieße sie jede Sekunde. Das Radio in meinem Kopf läuft 60 Minuten in der Stunde. Hinkel ab! Oh, oh, oh. Hörst du den Soundtrack deines Lebens? Manchmal laut und ist der Soundtrack deines Lebens. Hörst du den Soundtrack deines Lebens? Nicht immer sauber, manchmal dreckig. Mal läuft es und mal eher eckig. Das ist der Soundtrack deines Lebens. Ja! Das geht so! Ja! Doch kommt schon! Und so, sehr cool. Ihr müsst das jetzt weitermachen und ich sing dazu. Und kannst du ihn hören? Kannst du ihn hören? Kannst du ihn hören? Kannst weiter. Du ihn hören? Kannst du ihn hören? Henkel hoch! Das läuft doch schon ganz gut, Hinkelhof. Hört auf damit, ihr seid nicht alleine. Er wird eifersüchtig. So ist das. Immer bist du eifersüchtig. Das nur, weil ich her. So, nur weil ich so dicke Seiten habe. Ich habe sowas Dickes um. Ja, ich darf es fast nie benutzen. Der Chris würde seine Gitarre und der Chris würde gerne unten ohne spielen. Aber er kann seine Gitarre gar nicht so tief runterhängen, dass es noch jugendfrei bleibt. Deswegen kommt doch nicht mit den Armen ran. Ich hab's doch gerade erklärt. Oh ja. Das passt. Das passt. Warte, warte. Beste Ansage. Ja, bitte. Also irgendwie, egal was kommt, egal was passiert und insbesondere heute, ist trotzdem Sommer. Checkt das mal im Internet. You don't say.